Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 123 an Schiller. Ihre Abhandlung schicke ich hier mit vielem Danke zurück, da diese Theorie mich selbst so gut behandelt, so ist nichts natürlicher, als dass ich den Prinzipien Beifall gebe und dass mir die Folgerungen richtig erscheinen. Ich würde aber mehr Misstrauen darein setzen, wenn ich mich nicht anfangs selbst in einem polemischen Zustand gegen ihre Meinung befunden hätte. Denn es ist ihnen nicht unbekannt, dass ich aus einer allzu großen Vorliebe für die alte Dichtung gegen die neuere oft ungerecht war. Nach ihrer Lehre kann ich erst selbst mit mir einig werden, da ich das nicht mehr zu schelten brauche, was ein unwiderstehlicher Trieb mich doch unter gewissen Bedingungen hervorzubringen nötigte, und es ist eine sehr angenehme Empfindung, mit sich selbst und seinen Zeitgenossen nicht ganz unzufrieden zu sein. Ich bin diese Tage wieder an den Roman gegangen und habe alle Ursache, mich daran zu halten. Die Forderungen, wozu der Leser durch die ersten Teile berechtigt wird, sind wirklich der Materie und Form nach ungeheuer. Man sieht selten eher, wie viel man schuldig ist, als bis man wirklich einmal reine Wirtschaft machen und bezahlen will. Doch habe ich guten Mut. Es kommt alles darauf an, dass man die Zeit wohl braucht und keine Stimmung versäumt. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 29. November 1795. G.